über Stock und über Stein und den Wagen voller Wein wird Enrico mit dem Esel nach Tarell. Auf dem Bank hat er noch Platz und da sitzt ein süßer Schatz und Enrico singt das Lied, das jeder kennt. Frauen und Wein sind eine fröhliche Frau. Fährst du sie ein, dann nimm dein Herz nur in Acht. Süß ist der Wein, doch noch viel süßer ein Kuss. Und zum Schluss erliegt von dem Kuss, besiegt auch dein Herz den Frauen und dem Wein. Wenn die Mittagssonne brennt, kommt Enrico nach Tarent und er fährt an einen schattenreichen Platz. Seinen Esel stellt er ein, der kriegt Wasser in den Wein und er setzt sich an den Tisch zu seinem Schatz. Hallo Herr Wirt, schenkt tüchtig mir ein, denn ich fuhr eurem Wein. Und die Sonne, die brennt auf dem Weg nach Tarent. Hallo mein Schatz, komm, rück nur heran, so fängt immer es an. Sitzt man hier beim Weine und hat eine, die man küssen kann. Frauen und Wein sind eine fröhliche Frau. Weil ich die Mädchen küsse, fährst du sie ein, dann nimm dein Herz nur in Acht. Denn du wirst bald schon wissen, süß ist der Wein, doch noch viel süßer ein Kuss. Und zum Schluss erliegt von dem Kuss, besiegt auch dein Herz den Frauen und dem Wein. Über Stock und über Stein und den Wagen voller Wein wird Enrico mit dem Esel Jahr für Jahr. Auf dem Bock hat er noch Platz und da sitzt ein süßer Schatz und die zwei, die werden sicher bald ein Paar. Und wir werden sicher noch ein Paar.